WDR 5 Doc 5, das Feature. We're not begging. Never. And this is not something that we'll ever accept. Wir betteln nicht. Niemals. This is an initiative that Ecuador is doing as a favor. Schließlich tut Ecuador der Welt mit dieser Initiative einen Gefallen. We don't need the easiest way für uns wäre es einfacher, das Öl rauszuholen. Nur müssen wir auch an die globale Erwärmung denken, an die kommenden Generationen. Deswegen sind wir bereit, darauf zu verzichten. Doch wir erwarten Partnerschaft dabei, gemeinsame Verantwortung. Denn es waren ja nicht wir, die die Atmosphäre vergiftet haben. And we are not the ones that have been polluting the atmosphere at all. Öl für 10 Tage. Die Yasuni-Initiative Ecuadors. Ein Feature von Lorenz Rollhäuser. 30. März 2007. Alberto Acosta, Minister für Energie und Bergbau in der frisch gewählten Regierung Ecuadors, tritt mit einem überraschenden Vorschlag an die Öffentlichkeit. Ecuador sei bereit, die reichen Ölvorkommen unter dem Yasuni-Nationalpark, einem aufgrund seiner Artenvielfalt einzigartigen Gebiet, unangetastet zu lassen. Es geht um 850 Millionen Barrel Öl. Etwa so viel, wie weltweit in 10 Tagen verbraucht werden. Ihr Wert mindestens 7 Milliarden Dollar. Es geht damit auch um gut 400 Millionen Tonnen CO2, die nicht in die Atmosphäre gelangen. Acosta übernahm damit eine Idee der ecuadorianischen Umweltbewegung. Diese Initiative entspringt der Zivilgesellschaft. Tiene como antecedente la resistencia de las comunidades indígenas. Den Widerstand der Siedler und der indigenen Gemeinschaften im Nordosten Amazonien. La resistencia frente a las petroleras. Dem Widerstand gegen die Ölgesellschaften. Particularmente frente a la Texaco. Insbesondere gegen die Texaco. Der Vorschlag löst Verwunderung und Befremden aus. Eso va en contra de lo que es la lógica. La racionalidad dominante. Es widerspricht der herrschenden Logik oder Rationalität. Un país que exporta petróleo, que vive de las exportaciones. Ein Land, das Öl exportiert, das zum großen Teil von der Ausbeutung des Öls lebt. No va a explotar el petróleo. Wie kann das plötzlich sagen, dass es kein Öl fördern will? Diese Idee ist natürlich schwer zu akzeptieren. Entonces, la idea es difícil de aceptar. Noch schwieriger zu akzeptieren aber ist die Bedingung, die daran geknüpft wird. No vamos a explotar el petróleo, wir werden das Öl nicht ausbeuten, aber im Gegenzug verlangen wir einen Beitrag der reichen Länder. De los países ricos a cambio. Konkret, Ecuador will den finanziellen Nachteil, der dem Land aus dem Ruhenlassen dieser Reserven erwächst, nicht allein tragen. Todos los habitantes del planeta tenemos que proteger el planeta, es obvio. Als Bewohner des Planeten müssen wir alle den Planeten schützen, das ist klar. Aber es gibt Gesellschaften oder Länder, die die Umwelt stärker zerstört haben. Und daher sind sie in der Pflicht, sich in größerem Maßstab an der Lösung der Probleme zu beteiligen. De mayor manera en esta solución de los problemas. Ecuador erwartet von den wohlhabenden Staaten, deren Reichtum auf der weltweiten Ausbeutung der Ressourcen und der Zerstörung der Umwelt beruht, einen entscheidenden finanziellen Beitrag. No hablamos solamente de una compensación a cambio de no explotar el petróleo. Wir sprechen dabei nicht von einer Kompensation. El punto de partida no es ese. Es geht um einen Beitrag auf der Basis des Prinzips der geteilten und differenzierten Verantwortung. De la corresponsabilidad compartida y diferenciada. Am 5. Juni 2007 unterbreitet der ecuadorianische Staatspräsident Correa vor der UNO-Vollversammlung den Vorschlag offiziell der internationalen Öffentlichkeit. Und er nennt auch Zahlen. 50% der entgangenen Einnahmen will Ecuador von der internationalen Gemeinschaft ersetzt haben. Etwa 3,5 Milliarden US-Dollar, verteilt über 13 Jahre. Und diese Forderung verknüpft er auch gleich mit einem Ultimatum. Wenn bis Mitte 2008 keine verbindlichen Zusagen der internationalen Gemeinschaft kommen, tritt Plan B in Kraft. Die Ausbeutung der Ölfelder Ispingo, Diputini und Tambococha, abgekürzt ITT, die zum großen Teil im Nationalpark Yasuni liegen. Solche Töne werden in Teilen der westlichen Welt nicht gern gehört. Ein kleines, armes Land, das nichts erbittet, sondern von geteilter Verantwortung spricht und daraus konkrete Forderungen an die reichen Länder ableitet, wo kommen wir dahin? Überdies gilt Staatspräsident Correa als linker Präsident mit guten Beziehungen zum venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez, ebenso wie zum bolivianischen Präsidenten Morales. Von vielen Politikern, die die Macht des Westens in Lateinamerika bedroht sehen, wird Correa daher misstrauisch beäugt. Warum sollte man ihm also den Gefallen tun und auf seine Vorschläge eingehen? In Deutschland aber stößt der Vorschlag auf Interesse. Die grüne Bundestagsabgeordnete Ute Kotschi kennt Ecuador schon von mehreren Reisen, seit sich die nordrhein-westfälischen Grünen gegen Pläne der Westdeutschen Landesbank gewandt hatten, eine Schwerölpipeline in Ecuador zu finanzieren. Als Kotschi nun in der Taz einen Artikel zum Yasuni-Vorschlag entdeckt, ist sie gleich fasziniert. Ich habe mir diesen Artikel aufmerksam durchgelesen und habe dann meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mal gefragt, ob wir das dann nicht sinnvoll wäre, das mal näher zu erforschen. Zum ersten Mal will ein armes Land, das vom Verkauf seiner Rohstoffe lebt, dem Umweltschutz Priorität einräumen. Auch Erich Stater, Staatssekretär im Ministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung unter Heidemarie Wieczorek-Zeul, ist angetan. Als Ecuador mit der Idee kam, dachte ich, das ist ein interessanter Punkt. Auf sowas ist noch nie jemand gekommen. Das ist riskant, ist auch ein bisschen pfiffig von denen, gebe ich auch zu. Aber wir geben genauso Geld für den Regenwaldschutz im Kongo und in anderen Ländern und so weiter und so fort. Stater gefällt die Möglichkeit, dieses eine Mal vorbeugend tätig werden zu können. Dass wir mal eine Chance haben, nicht erst was kaputt zu machen und es hinterher wieder zu reparieren, sondern was zu erhalten. Santa Teresita ist eine der vielen kleinen Indio-Gemeinden am Rio Napo, einem Zufluss des Amazonas, nicht weit von der Grenze zu Peru. Das Gemeindeland liegt mitten auf dem Ölfeld Tipotini, das Teil der ITT-Blöcke ist. Am Sonntagnachmittag spielen fast alle Männer auf einer großen Wiese Fußball. Keiner trägt richtige Sportkleidung, manche nur ärmliche Fetzen. Für exotische Klischees taugt das alles nicht. Fremde Besucher sind hier nicht alltäglich. Immerhin erreicht man die Gemeinden am Fluss nur mit dem Boot, weil die Wälder umher den größten Teil des Jahres unter Wasser stehen und Straßenbau dadurch äußerst aufwendig ist. So kommen die Bewohner gleich herbei und versammeln sich zur Diskussion unter einem großen Dach. Niemand hat sie bisher von der Yasuni-Initiative unterrichtet. Doch dass hier Öl im Boden lagert, wissen alle. Das Thema erregt die Gemüter. Para mi concepto y para todos mis compañeros, yo le dijera que eso no vale, porque esto nos va a traer enfermedades. El momento que hay una explotación, se jodió el pulmón del mundo. Wie die meisten hier finde ich, dass uns das nichts bringt, weil mit der Ölförderung Krankheiten kommen. Und außerdem die grüne Lunge der Erde zerstört wird. Und was soll aus uns después werden? De que nos cojan y vengan y exploten, hagan lo que les dé la gana con nosotros. Yo creo que eso también. Sobald wir ihnen erlauben, das Öl rauszuholen, machen sie sowieso mit uns, was sie wollen. Das können wir nicht zulassen. Y no queremos permitir die Regierung eso, soll uns respektieren. Que nos respete. Nosotros queremos wir wollen so weiterleben wie bisher. Hemos vivido y también tenemos derecho a la vida. Auch wir haben ein Recht auf Leben. Nicht alle sind so klar in der Ablehnung. Weil sie außer ihren kleinen Feldern nichts haben, ist die Armut groß. Es gibt weder Strom noch sauberes Trinkwasser noch irgendeine Gesundheitsversorgung, denn der Staat hat sich um die Menschen im ecuadorianischen Amazonasbecken nie gekümmert. Auch das kleine Tourismusprojekt, von einer spanischen Organisation initiiert, seit ihnen die Jagd im umliegenden Naturpark verboten wurde, bringt nicht viel ein. So knüpfen sich große Hoffnungen an die Ölgesellschaften. Wenn gefördert wird, wollen wir auch etwas von den Profiten haben. Die Regierung muss den Gemeinden etwas geben. Schließlich ist das unser Land. Die Diskussion geht hin und her und man ahnt, was passieren wird, wenn es eines Tages hart auf hart kommt. Die Gemeinde wird gespalten sein, wie das überall der Fall ist, wenn die Petroleras, die Ölfirmen, auftauchen und all das versprechen, was der Staat bisher schuldig bleibt. Gut ausgestattete Schulen, ärztliche Versorgung und dazu Dollars, die den Gemeinden den Verlust einer intakten Umwelt schmackhaft machen sollen. Schließlich meldet sich eine Frau, die die Aussicht auf den Geldregen auf ihre Weise interpretiert. Wenn die Regierung mir einen neuen Mann geben will, der Millionär ist, nur zu. Ich werde ihn mit offenen Armen empfangen. Und wissen Sie auch warum? Weil ich von dem mehr kriege als vom ersten. ¿Sabe por qué? Porque el otro me va a dar mejor que el primero, pues. Entonces, ¿qué quieres? Ecuadors Initiative erregt weltweit Aufsehen. Parlamentarier und Vertreter der Zivilgesellschaft aus vielen Ländern besuchen in der Folge das Land. Doch vor Ort finden sie nicht, was die meisten erwartet hatten. Estaban los señores ahí y empezaban a hablar de la propuesta y que les parecía una brillante idea y que iban a empujarle, que no sé cuánto, y hablaban del parque y me pidieron mi opinión. Da kamen also die Herrschaften und sprachen davon, was für eine brillante Idee dieser Vorschlag doch sei und wie viel Geld sie dafür auftreiben würden und fragten mich, was ich davon hielte. Die Journalistin Milagros Aguirre erinnert sich an den Empfang einer deutschen Delegation. Also habe ich die Karte auf den Tisch ausgebreitet und ihnen gezeigt, dass es innerhalb des Nationalparks Yasuní 5 Ölfördergebiete gibt. Und dass nur 2 davon bisher nicht ausgebeutet werden. Und da waren sie sprachlos. Dass sich der Vorschlag Ecuadors nur auf ein Fünftel des Nationalparks bezieht, ist vielen Sympathisanten der Idee zunächst nicht klar. Ebenso wenig klar ist, dass dieser Teil des Nationalparks eben nicht die ungetrübte Idylle ist, die Hochglanzbroschüren und Websites präsentieren, die sich der Rettung Yasunis verschrieben haben. Ein Stück völlig unberührter Natur mit 2 ebenso von der Zivilisation unberührten Völkern, die daran leben, den Tagaedi und den Tarominani, die vermutlich aus mehreren hundert Mitgliedern bestehen. In Wirklichkeit wurden die Grenzen des Yasuní-Nationalparks schon 1990 zugunsten der Petroleras geändert und der Park ist längst in gut erkundete Ölfelder aufgeteilt, deren Ausbeutung durch spanische, chinesische und ecuadorianische Firmen dem Staat satte Einnahmen beschert. Fotos zeigen meist knallbunte Tropenvögel in üppigem Grün oder deren menschliche Entsprechung, spärlich bekleidete Ureinwohner vom Volk der Guarani im traditionellen Schmuck. Auch die Medien versuchen nach Kräften, die exotischen Klischees zu bedienen. Eine Menge Journalisten waren hier. Letztens zum Beispiel die BBC. Erst haben sie mir eine Mail geschrieben, ob ich ihnen bei der Planung helfen könne. Und ich habe ihnen gesagt, welche Gemeinden sie besuchen sollen, wie sie da hinkommen können, was es kostet und so weiter. Incluso les dije de qué manera los costos, todo. Und am Ende haben sie mir eine Mail geschrieben, dass sie zu den Huarorani nach Bamino fahren. Me mandaron después de unos 3 días un correo diciendo que no, que se van a Bamino. Im Dienst an der guten Sache nimmt man es mit der Wirklichkeit nicht so genau. Die Huarorani nämlich wären von einer Ausbeutung der ITT-Blöcke am wenigsten betroffen. Der größte Teil dieses einst kriegerischen Volks musste sich schon vor Jahren der Gewalt der Ölgesellschaften beugen. Heute fristen sie ein eher trauriges Dasein, in totaler Abhängigkeit von den Petroleras, die ihnen mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Aushilfsjobs über den Verlust der Lebensgrundlagen hinweghelfen. Sie stehen also für genau das Gegenteil der Erhaltung. Diejenigen Huarorani wiederum, die auf den Fotos für Yasuní posieren, leben in jenem Teil des Parks, der nicht zu den ITT-Blöcken gehört, in der sogenannten Zona Intangible. Dieser Teil des Parks soll in jedem Falle unangetastet bleiben. Doch auch ihr Leben ändert sich rasend schnell. Wenn sie nicht gerade in der nächsten Stadt sind, um Kundschaft zu suchen, spielen sie Touristen und Journalisten das Leben von Wilden vor. CNN war hier, CBS, alle sind gekommen, um das zu sehen, was sie sehen wollten. Die nackten Huaorani, obwohl die in ihren eigenen Gemeinden gar nicht mehr nackt herumlaufen. Ich finde das traurig. Mit der Vernichtung der Lebensgrundlagen geht zugleich eine reiche nomadische Kultur zugrunde. Eine Kultur, die das Kollektiv über den Einzelnen stellt, in der Pflanzen und Tiere voller Zauber sind und das Reich der Toten nur ein weiteres Land auf der ewigen Reise. Wir lebten frei in den unendlichen Wäldern. Für uns war die Erde kein Gefängnis. Festgebunden an einem Ort zu sitzen, als Gefangene einer Siedlung, in diesen Käfigen, in die sie die Leute einsperren wie Haustiere, das war nichts für uns. Wir sind keine Weißen, die Sklaven ihres Stückchen Land sind, ihres Dorfs, der Autorität. Die leben wie Bäume, eingepflanzt, unbeweglich. Angst ist ihr ständiger Begleiter. Sie sagen, dieses Land gehört mir. Und da hocken sie dann und verteidigen es. Klar, dass solche Leute den Tod fürchten. Wir dagegen sind nackt herumgelaufen. Wir konnten an jedem beliebigen Ort unsere Hütte errichten. Denn wenn der Mensch nicht in Bewegung ist, erfährt er nichts. Mein ganzes Leben war ich Wanderer in den Wäldern und nun reise ich noch weiter. Ich habe keine Angst vor dieser letzten Reise. Wie denn, wo ich schon so oft dort war? Ich kenne den Weg und war längst mit meinen verstorbenen Verwandten unterwegs auf jener anderen Seite. Ich weiß genau, wer da auf mich wartet. Von vornherein gesagt, wenn wir das Ding ins Laufen kriegen, stellen wir zunächst mal 50 Millionen zur Verfügung. Auch unter dem Aspekt, dass man immer einen braucht, der auch politisches Gewicht hat, der mal vorläuft. Von Anfang an unterstützt Staatssekretär Stater den Yasuni-Vorschlag nach Kräften. Selbst die widersprüchlichen Signale der ecuadorianischen Regierung ändern für ihn nichts daran, dass die Idee, die von Organisationen der Zivilgesellschaft getragen wird, an sich gut ist. Das Problem war, dass die keine genauen Vorstellungen hatten, wie der Fonds konstruiert werden sollte. Und wir natürlich ein Interesse hatten, das muss klar sein. Es muss klar sein, wer ihn kontrolliert, was mit dem Geld passiert und so weiter und so fort. Das war die Bedingung. Ute Kotschi organisiert derweil zusammen mit anderen Kollegen eine Willenserklärung des Parlaments. Im Juni 2008 kommt es zu einem Bundestagsbeschluss, getragen von allen Fraktionen, der die Bundesregierung auffordert, den Vorschlag Ecuadors zu unterstützen und zu prüfen, wie ein Vertrag aussehen müsste, der sicherstellt, dass das Geld nicht einfach verschwindet. Ohne die Unterstützung des deutschen Parlaments wären wir nie so weit gekommen. Das war fundamental. Als wir im Juni 2008 erfuhren, dass sich der Bundestag und alle Fraktionen hinter die Initiative stellen, hatten wir das Gefühl, endlich auf einer sicheren Basis zu stehen. Sentimos como que teníamos por fin una base sólida. Auf Wunsch der Deutschen arbeitet Ecuador daraufhin mit der Entwicklungsorganisation der UNO einen Vertrag aus, der größtmögliche Sicherheit für die Geber gewährleisten soll. Alles Geld fließt in einen vom UNDP verwalteten Treuhandfonds und steht ausschließlich für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, des Umweltschutzes und der sozialen Entwicklung zur Verfügung. Damit soll Ecuador, das seine Energie bisher zu über 50% aus Öl bezieht, der Schritt in eine nachhaltige Zukunft ermöglicht werden. Endlich ist ein brauchbares Ergebnis da. Schon allein, dass der Fonds bei UNDP angesiedelt ist, gibt uns eine gewisse Sicherheit. Und es soll auch Zertifikate geben, die bei Nichteinhaltung zusichern, dass das Geld wieder zurückbezahlt wird. Unser Bild vom Urwald ist ein Trugbild, eine Projektion. Unterschlagen wird, dass sich das Leben seiner Bewohner mit dem Auftauchen der Weißen radikal verändert hat. Dass viele Indiovölker komplett von Krankheiten und Gewalt ausgerottet wurden und einige wenige sich in unzugängliche Gebiete zurückgezogen haben, während sich weiße Siedler entlang der Flüsse niederließen. Eine Entwicklung, die der Kautschukboom am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Spitze treibt. 100 Jahre später entdeckt die Texaco Öl im Urwald. Klare Flüsse und Bäche, aus denen die Menschen ihr Trinkwasser beziehen, verwandeln sich in ölige Kloaken. Die wenigen autark lebenden Indiovölker werden durch die Ölindustrie und die illegalen Holzfäller in ihrem Gefolge weiter dezimiert und zurückgedrängt. Und wer Erzählungen vom früheren Reichtum der Fauna hört, muss angesichts der wenigen Tiere, die dem Menschen heute so weit wie möglich aus dem Weg gehen, enttäuscht sein. In den letzten Jahren bessert sich die Situation etwas. Neue Auflagen sehen vor, dass die toxischen Wasser nun, zumindest offiziell, wieder in die Bohrlöcher zurückgepumpt werden und das Gas, das bis dato einfach abgefackelt wird, soll in Zukunft energetisch genutzt werden. Anfang 2011 konnte die Bewegung der Indigenas zudem einen großen Erfolg verbuchen. Ein ecuadorianisches Gericht verurteilte Chevron als Rechtsnachfolger der Texaco zu einer Schadensersatzzahlung von knapp 9 Milliarden Dollar. Im täglichen Leben jedoch hat sich wenig geändert. Die schlimmsten Verschmutzungen der Texaco wurden einfach mit Erde zugeschüttet. Und noch immer haben die Petroleras vor Ort das Sagen, kaufen sich mit ein paar Scheinen von der Erfüllung von Umweltauflagen frei. Und weil ihnen das Vergraben nach wie vor zu teuer ist, verlaufen die Pipelines überall parallel zu den Straßen. Durch Unfälle, Sabotage oder mangelnde Wartung kommt es dauernd zu Lecks. Für die Behebung der Folgeschäden fühlt sich oft genug niemand zuständig, wie vor dem Haus des Ehepaars Bolaños in Sacha. Dieser Brunnen ist 6 Meter tief. Wir haben ihn selbst gegraben. Und vor 4,5 Jahren gab es hier ein Leck. Aus dem Brunnen kam reines Öl, dick wie Butter. Wir haben dann von den Firmenchefs gefordert, dass sie uns einen neuen Brunnen bohren sollen, damit wir nicht das verschmutzte Wasser trinken müssen. Bei Regen läuft ja alles in den Brunnen. Trinken Sie immer noch das Wasser aus dem Brunnen? Sie erzählen, dass die Firma mehrmals Proben nahm, sich aber dann einfach nicht mehr blicken ließ. Auch die Gemeinde nahm Bodenproben, auch dabei kam nichts heraus. So dass sie notgedrungen weiter ihr Wasser aus dem Brunnen beziehen, weil sie kein Geld haben, einen anderen, tieferen bohren zu lassen. Und bei mir wurde schon Krebs festgestellt. Für eine Operation haben wir aber kein Geld. Ende 2009 wird die rot-grüne Koalition abgelöst. Neuer Minister für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung wird der FDP-Mann Dirk Niebel. Zu Yasuni äußert er sich zunächst gar nicht. Und von irgendwelchen Zusagen an Ecuador will er nichts wissen. Aber ich habe die Gespräche geführt. Erich Stater wird von Niebel in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Ich weiß, was ich mit Delegationen von Außenminister bis Umweltminister und so weiter alle, wie sie da waren, besprochen habe und was ich erklärt habe. Und ich habe jedes Mal gesagt, wir sind bereit, mit 50 reinzugehen. Über das Spätere wird man dann reden. Minister Niebel jedoch beharrt darauf, dass es keine Vereinbarung gibt, weil nichts schriftlich festgehalten wurde. Es gab keine schriftliche Zusage, weil wo keine Rechtsgrundlage ist, ich kann auch nicht schriftlich was zusagen, wenn der Fonds noch nicht besteht. Für Starter ist Niebels Haltung glatter Wortbruch. Wenn was vereinbart ist, ist es vereinbart. Genau einen Monat, nachdem die Regierung Ecuadors nach mühsamen Verhandlungen endlich den Treuhandfonds mit der UNO unter Dach und Fach hat, erklärt Niebel schließlich seine Ablehnung in einem Brief an Ute Kotschi. Sehr geehrte Kollegin, liebe Frau Kotschi, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 4. August 2010. Das Yasuni-ICT-Projekt ist eine interessante und innovative Idee Ecuadors. Daher ist das Unterzeichnen des Abkommens ein positives Signal. Allerdings sind wesentliche Fragen nicht befriedigend beantwortet oder offen geblieben. Es erscheint zweifelhaft, ob dieser Ansatz gegenüber den zahlreichen anderen derzeit diskutierten Alternativlösungen tatsächlich komparative Vorteile, Präzedenzwirkung im Hinblick auf Kompensationsforderungen der erdölproduzierenden Länder. Aufgrund dieser Überlegungen und der unzureichend beantworteten Fragen wenn wir die Einzahlung in den Treuhandfonds für die ITT-Initiative nicht in Betracht ziehen. Nicht in Betracht ziehen. Es ist grave y lamentable lo que hace el señor Niebel. Que es una suerte de Dolchstoß. Was Herr Niebel macht, ist eine Art Dolchstoß für die Initiative. Genau in dem Moment, als nach langen, schwierigen Verhandlungen, die fast 4 Jahre gedauert haben, im August der Treuhandfonds unter Dach und Fach ist, sagt Niebel im September, wir ziehen unsere Unterstützung zurück. Das war sehr hart. Eso fue muy duro, muy complicado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Estamos aquí para dar inicio a la reunión informativa de presentación del estudio de impacto ambiental del proyecto de sísmica 3D del bloque 31, propuesto por la compañía Petroamazonas EP. Chipotini ist einer der größeren Orte am Rio Napo vor der peruanischen Grenze. Die staatliche Petroamazonas stellt im nagelneuen Rathaus einen Bericht zu den voraussichtlichen Umweltfolgen der seismischen Sprengungen vor, die sie zur genauen Erkundung der Ölvorkommen im Block 31 vornehmen will. Dafür werden in regelmäßigen Abständen unterirdische Sprengladungen gezündet, deren Resonanz wiederum Rückschlüsse auf die genaue Lage des Öls zulässt. Das Hearing soll sicherstellen, dass die Bewohner informiert sind und ihre Bedenken gehört und berücksichtigt werden. Block 31 liegt zu guten Teilen im Herzen des Yasuni-Nationalparks und seine Erschließung erst würde auch die Erschließung der ITT-Felder ermöglichen. Für viele Beobachter sind das eindeutige Vorbereitungen für Plan B. Alberto Acosta. La explotación del 31, si no se extrae el petróleo del ITT, va a ser imposible. No es rentable. El 31 se agota enseguida. Die Ausbeutung von Block 31 lohnt sich nicht, wenn man die ITT-Blöcke unangetastet lässt. De lo que yo conozco, el 31 es rentable si se explota el ITT. Die Reserven von Block 31 erschöpfen sich viel zu schnell. Pedro Amazonas hat 2 Herren von Mitte 30 geschickt, die zur Abteilung für Gemeindebeziehungen gehören. Der Arzt und der Ingenieur kommen in Jeanskleidung und gehen die Angelegenheit betont locker an. Ahora creo que esta reunión va a ser un puntal muy importante donde van a zafar toda clase de dudas que tienen, de inquietudes. Bei dieser Versammlung sollen möglichst alle Zweifel und Sorgen zerstreut werden, so dass am Ende alle einverstanden sind. Schon vor der Versammlung sieht man die beiden im Gespräch mit den Gemeindevertretern lächelnd, schulterklopfend, kumpelhaft. Gute Stimmung zu machen ist Teil ihrer Arbeit, denn ohne die Zustimmung der betroffenen Gemeinden dürfen die Petroleras nach der Verfassung auf deren Gebiet nicht tätig werden. Bei den unbedarften Vertretern der verarmten Gemeinden, die oft kaum des Spanischen mächtig und auf solche Verhandlungen in keiner Weise vorbereitet sind, haben die smarten Firmenvertreter in der Regel leichtes Spiel. Dass Gemeinden wie Tiputini nur auf dem Wasserweg erreichbar sind, erleichtert ihnen die Sache zusätzlich. Denn da die Ölfirmen über Boote verfügen, bringen sie die anderen, unabhängigen Offiziellen, deren Anwesenheit vorgeschrieben ist, gleich mit. Den Herrn von der Umweltagentur, die den 500-seitigen Bericht verfasst hat, der nun vorn auf dem Tisch liegt, sowie eine Dame vom Umweltministerium, die den ganzen Prozess überwachen soll. Die Vertreter von Pedro Amazonas halten es für normal, sich um den Transport der vermeintlich unabhängigen Offiziellen zu kümmern. Sie halten es auch für normal, die Anwesenden während der ganzen Zeit mit zwei Videokameras zu filmen, obwohl das einschüchternd wirkt. Ebenso normal scheint, dass sie mit keinem Wort auf die in dem Bericht beschriebenen massiven Umweltfolgen der seismischen Sprengungen eingehen. Obwohl dafür Schneisen in den Wald geschlagen werden, die Bodenstruktur im Umkreis der Sprengungen massiv zerstört wird und die Wildtiere, die einen wichtigen Beitrag zur Ernährung darstellen, in die Flucht getrieben werden. Die dreidimensionale seismische Untersuchung tötet alles, zerstört die ganze Erde. Da sterben selbst die Würmer. Pater José Miguel Goldaras, ein baskischer Kapuzinermönch, setzt sich seit 40 Jahren unermüdlich für die Gemeinden der Region ein. Weil sie die ganze Erde durchrüttelt. Alles, was unter der Erde lebt, stirbt. Wenn man diese Sprengung in der Nähe von Siedlungen vornimmt, kriegen die Häuser Risse. Wie bei einem Erdbeben. Die Vertreter von Pedro Amazonas verlieren zu den Folgeschäden kein Wort. In Anbetracht der rosigen Zukunft, die die Gemeinden erwartet, sind das sowieso nur Petitessen. Dieses Projekt wird eine gemeinschaftliche, soziale, interkulturelle und gesundheitliche Entwicklung in Gang setzen. Ist also in jeder Hinsicht von Vorteil. Mithilfe einer PowerPoint-Präsentation schildern sie nur, welche Arbeiten notwendig sind. Zugleich lehnen sie jede Zusage über die Höhe der finanziellen Entschädigungen ab, weil dies Sache der zuständigen Regierungsstellen sei. $40 pro Hektar Gemeindeland, das für die Gemeinden damit auf Dauer unzugänglich wird, sind die Regel. Dazu locken in den ersten Monaten Jobs für einige der Männer als Hilfsarbeiter. Das Einverständnis der betroffenen Gemeindepräsidenten, mit denen sie schon seit Wochen im Gespräch sind, kommt gleichwohl wie erwartet. Wir waren ja wie blind, aber jetzt, denke ich, ist alles gut erklärt worden. Wenn also die Gemeinde einverstanden ist, bin ich auch einverstanden. Weil die Dinge jetzt klar sind. Danke. Am Ende der Veranstaltung ergreift einer der Waurani, die von den Vertretern der Ölgesellschaft mitgebracht wurden, das Wort und bittet darum, dass sie für ihr Einverständnis wenigstens mit Arbeitsmöglichkeiten belohnt werden. Aus den stolzen Waldbewohnern sind traurige Bittsteller geworden. Wir betteln nicht. Never. And this is not something that we'll ever accept. Niebels Umgang mit den Vertretern Ecuadors ist zunehmend frostig und erniedrigend. Yvonne Baki, die neue Beauftragte Ecuadors für die Yasuni-ITT-Initiative, wird bei ihrem Besuch in Deutschland im Mai 2011 trotz mehrmaliger Bitte einfach nicht vom Minister empfangen, obwohl ihrer Delegation auch ein Vertreter der UNO angehört. Ich habe nach Herrn Niebel gefragt, wollte ihn treffen. Doch es hieß, er sei nicht verfügbar. Ich weiß nicht, was er tut. I was so impressed by the reaction of everyone in the German society in general. Everything was so positive. Ich war so beeindruckt von den vielen positiven Reaktionen hier in Deutschland, von der Unterstützung der Parlamentarier. Nur dieses Ministerium. Sie haben immer wieder Fragen, aber die sind doch längst beantwortet. All the questions had been answered. Und In Tiputini stört mal wieder nur Pater José Miguel Goldaraz die Harmonie. Wie kann denn im Nationalpark Yasuni Öl gefördert werden, obwohl da ein strenges Verbot solcher Aktivitäten gilt? Die Abgesandte des Umweltministeriums ist angesprochen. Das Waldgesetz sagt nicht, dass innerhalb des Parks nicht gefördert werden darf. Es gibt Projekte von nationalem Rang und die ecuadorianische Regierung bewegt sich im Rahmen strategischer Projekte. Tut mir leid, ich habe genau das Gegenteil gelesen. Außerdem teile ich Ihnen mit, dass es im Yasuni-Nationalpark 150 Bohrstellen gibt. Die sind Teil einer Wirtschaftspolitik, die der Staat als vorrangig behandelt. Man schaut auf die technischen Bedingungen und achtet auf die Einhaltung eines Umweltplans, dessen Überwachung zu den wesentlichen Aktivitäten des Umweltministeriums gehört. Pues el Ministerio del Ambiente, una de las actividades de su razón de ser es hacer el control a estas actividades. So steht es im Gesetz. Así lo dice la ley. Yo no vi que haya cumplido mucho, ¿no? Porque de acuerdo al plan de manejo ambiental que yo tenía que inspeccionar. Ich habe nicht gesehen, dass man sich an Umweltpläne wirklich gehalten hätte. Entonces no vi que la compañía cumplía, ¿no? Kerli Rodas hat einige Jahre im Umweltministerium der vorherigen Regierung gearbeitet und die Einhaltung von Umweltauflagen kontrolliert. Dentro del Ministerio del Ambiente nos decían que a la compañía hay que darle toda apertura. Im Umweltministerium hat man uns gesagt, dass wir die Firma nach Kräften unterstützen müssen. De cierta manera el petróleo sostiene la economía del país. Weil das Öl die wirtschaftliche Basis des Landes ist. Siempre cuando uno iba, por ejemplo, a ese tipo de trabajos de supervisión, te llevaban en helicóptero. Zu den Inspektionen wurden wir immer im firmeneigenen Hubschrauber geflogen. Wir wurden hervorragend behandelt. Und das war natürlich eine Weise, die Leute zu kaufen, die dann die Berichte schreiben sollten. Dabei hatte die Wirklichkeit vor Ort mit dem, was im Umweltplan geschrieben stand, nichts zu tun. Vor ihrer Tätigkeit im Umweltministerium arbeitete Frau Rodas für eine Ölgesellschaft in der Abteilung für Gemeindebeziehungen, wie die beiden Herren in Jeans. Bis sie aus Gewissensgründen kündigte. Die Firma stellt ihre eigenen wirtschaftlichen Bedürfnisse über alles. Sie nimmt auf die Natur genauso wenig Rücksicht wie auf die Menschen, die von den Maßnahmen betroffen sind und denen das Land eigentlich gehört. Mir wurde gesagt, du musst die Leute erobern. Das waren die Worte. Muss man lügen? Ja, genau. August 2011. Gemeinsam mit Ecuadors Präsident Correa sendet UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon der Bundeskanzlerin einen Brief und lädt sie zu einem Treffen anlässlich der UNO-Vollversammlung Ende September in New York ein, um über einen Fortgang der Yasuni-ITT-Initiative zu sprechen. Doch Kanzlerin Merkel reagiert einfach nicht. Das Treffen findet ohne deutsche Beteiligung statt. Und mir verweigert Minister Niebel das Gespräch, weil er, so wird erklärt, das Thema Yasuni zurzeit nicht in den Vordergrund stellen möchte. Doch ich will es immerhin versuchen und stelle mich dem Minister am Ende einer Veranstaltung einfach in den Weg. Entschuldigen Sie, Herr Niebel, ich habe eine Frage. Warum unterstützen Sie nicht den Yasuni-Vorschlag der ecuadorianischen Regierung? Wir teilen die gleichen Ziele. Wir sind für Waldschutz, für den Schutz von indigenen Völkern und arbeiten in dem Bereich auch in Ecuador. Wir sind bereit und in der Lage, unsere jetzige Kooperation auch entsprechend auszuweiten. Die Ziele sind gut und richtig und werden voll unterstützt. Wir teilen nicht die Richtigkeit des Instruments. Das Instrument halten wir für ungeeignet, um diese Ziele zu erreichen. Aber kann ich Ihnen noch weiterhelfen, Pressesprecherin? Nö. Gut, dann haben wir das gelöst. Niebel kann und will mit der Initiative Ecuadors einfach nichts anfangen. Schließlich, so sagt er mal, sei er nicht dazu gewählt worden, linke Träume zu erfüllen. Überhaupt hat er es nicht mit Träumen. Entwicklung kann er sich, ganz FDP-Mann, nur über den Markt vorstellen. Und dazu passt ein Moratorium einfach nicht. Vielleicht muss er sich auch von seiner Vorgängerin absetzen, wie viele vermuten. Sicher ist nur, aus dem Verhalten Niebels spricht jene Arroganz des reichen Westens gegenüber den ärmeren Ländern, von der die Deutschen sich sonst so gerne freisprechen. Die Initiative geht nicht von uns aus. Nicht wir diktieren denen was, sondern in Anführungszeichen, sie diktieren uns was. Das kann schon sein, dass es auch da eine Verletzung der eigenen Eitelkeit gibt. Auch Präsident Correa macht es den Gegnern des Vorschlags immer wieder leicht, indem er oder seine Minister Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Vorschlags sehen oder den Druck unnötig verstärken, sodass sich die Gegenseite erpresst fühlen kann. Wenn das Geld nicht zusammenkomme, heißt es regelmäßig, trete eben Plan B in Kraft. Und die Vorbereitungen in Block 31 zeigen, wie ernst das gemeint ist. Für den Erfolg der Initiative wäre genau das Gegenteil sinnvoll. Wenn die Regierung es mit dem Projekt Yasuni-ITT wirklich ernst meint, muss sie Block 31 in den Vorschlag einbeziehen. Das wäre die Lösung. Die meisten Gemeinden in Block 31 haben den Vertrag mit Pedro Amazonas längst unterschrieben. Wer nicht unterschreibt, hat Angst, unter Druck gesetzt zu werden. Angst auch vor Militär und Polizei, mit denen viele Gemeinden in der Vergangenheit üble Erfahrungen machen mussten. Hinzu kommen bewusst gestreute Gerüchte, dass Peru die ecuadorianischen Ölfelder bereits unterirdisch anzapfe und dass die Anhänger des Moratoriums den Menschen vor Ort keinen Fortschritt gönnen. Weil die anderen Länder ihre Wälder schon abgeholzt haben, wollen sie jetzt unsere Wälder schützen und damit verhindern, dass wir uns als Personen, als Ecuadorianer entwickeln und eine bessere Zukunft haben. All die Versprechungen auf Segnungen der Zivilisation, auf Wohlstand. Pater José Miguel weiß seit 40 Jahren, was sie wert sind, sobald die Ölförderung angelaufen ist. Spitzentechnologie, heißt es immer wieder, komme zum Einsatz, mit allenfalls minimalen Folgen für die Umwelt. Mit möglichst geringen Ausgaben und Risiken für die Firma bei größtmöglichem Gewinn. Deshalb werden sämtliche Folgen für Dritte oder für die Natur kleingeredet. Impactos a terceros o efectos. Nach uns die Sintflut. Worauf sich die Gemeinden einlassen, wenn sie die Verträge unterzeichnen, ist sowieso den wenigsten klar. Die ganze Rhetorik der Partizipation hält Pater José Miguel für hohles Gerede. Das sind doch nichts als Geschichten. Dreiste Lügen. Sie legen den Leuten Dokumente vor, die sie nicht verstehen. Wissen Sie, was das Requisitorium ist? Das ist ein Dokument, auf Lateinisch geschrieben, das die Eroberer und die Priester damals den Indios vorlesen sollten. Darin hieß es, dass die Länder nun dem spanischen König gehören und die Seelen den Priestern. Diciéndoles que las tierras son del emperador o del rey de España y las almas de los curas de Dios. Wenn sie einverstanden waren, prima. Und wenn nicht, dann bedeutete das Krieg. Heute machen sie es ganz genauso. Sie legen ihnen Dokumente vor, deren Sinn die Gemeinden nicht verstehen. Ich sage den Typen, die bei den Ölgesellschaften für die Gemeinden zuständig sind, ihr seid die schlimmsten Feinde der Gemeinden. Ihr kommt und belügt die Leute. Ustedes son los lobos vestidos con piel de oveja. Ihr seid Wölfe im Schafspelz. Was auf diejenigen zukommt, die nicht unterschreiben, erlebt eine Mutter aus einer der Gemeinden in Block 31 gerade. Auf den kumpelhaften Arzt von Pedro Amazonas ist sie nicht gut zu sprechen. Todas las veces vienen a estar con sus cuentos, con sus mentiras. Der mit seinen Geschichten, seinen Lügen. Mir hat er Hilfe für meine 14-jährige Tochter angeboten, die Hautkrebs hat. Er wollte sie zu einem Dermatologen bringen. Por lo que no firma el presidente, dice que no tenían esa idea de ayudar. Si en caso firmaban, ahí ellos ayudaban. Doch als der Präsident unserer Gemeinde den Vertrag mit der Petrolera nicht unterschreiben wollte, hieß es plötzlich, der Dermatologe sei nicht mehr da. Und dann habe ich von anderer Seite gehört, dass sie jede medizinische Hilfe aussetzen, bis die Gemeinde unterschrieben hat. Die Atención médica, eso queda ahí hasta que acaben de firmar. Me dejaron a un lado. Ecuadors Präsident Rafael Correa hat das Moratorium für Yasuní auf Ende des Jahres 2011 begrenzt. Er scheint allerdings bereit, vor einer endgültigen Entscheidung die Situation noch einmal zu evaluieren. Doch der Druck der brasilianischen und chinesischen Ölfirmen, wie auch der heimischen Öllobby, ist groß. Vielleicht größer als der Druck, den die internationale Öffentlichkeit ausübt, solange sie kein Geld fließen lässt. Schließlich sind bisher nur feste Zusagen über gut 50 Millionen Dollar eingetroffen. Die ecuadorianischen Umweltorganisationen werfen Präsident Correa vor, mit doppelter Zunge zu sprechen, und die Vorbereitungen auf Block 31 scheinen ihnen recht zu geben. Aber ist das Vorantreiben von Plan B nicht auch dem Zögern der internationalen Gemeinschaft geschuldet, wenigstens ein bisschen Verantwortung zu übernehmen? Und wäre nicht gerade ein Ja zu Yasuní die beste Methode, Correa auf die Initiative festzunageln? Dabei geht es um mehr als ein Stück wundervoller Natur. Um mehr auch als den Ausstoß von 4 Millionen Tonnen CO2. La propuesta no es solo de los ecuatorianos, es de los habitantes del planeta. Es ist kein Vorschlag nur der Ecuadorianer, sondern der Bewohner unseres Planeten. Es una propuesta que nos permite dar respuestas. Ein Vorschlag, der Antworten der Gesellschaften im Norden wie im Süden auf die globalen Probleme ermöglicht. En el norte y el sur a los problemas globales. Das macht die Qualität des Vorschlags aus. Eso le hace muy rica esta propuesta. Vielleicht ahnen Politiker wie Minister Niebel das und verweigern genau deshalb ihre Unterstützung. Es geht dabei auch darum, die Beziehungen zwischen reichen und armen Ländern zu verändern. Das heißt, es geht darum, die gemeinsame Verantwortung zu thematisieren. Und im Weiteren um eine andere Art der Beziehung des Menschen zur Natur. Diejenigen, die mit den Gemeinden vor Ort arbeiten, bei denen die Initiative ihren Ausgang nahm, sind sich sicher. In 15 Jahren werden wir sowieso kein Öl mehr haben. Also machen wir uns besser gleich Gedanken darüber, wie wir ohne Öl leben. Unter ökonomischen, technologischen und sozialen Gesichtspunkten. Es gibt keinen Grund zu warten, bis alles Öl ausgebeutet ist. Yvonne Yanes ist Aktivistin der ersten Stunde. Um Ecuador, dessen Wirtschaft wesentlich vom Ölexport abhängt, aus dieser Abhängigkeit zu lösen, fordert sie ein neues Denken. Der erste Schritt, um der Abhängigkeit vom Öl zu entkommen, ist genau der, dass wir sagen, wir bewerten uns nicht allein nach wirtschaftlichen Maßstäben. Und der erste Schritt dahin ist, das Öl im Boden des Yasuní zu lassen. Das Land darf sich dabei auch nicht vom Verhalten anderer Länder abhängig machen. Das Öl muss im Boden bleiben, egal ob Geld fließt oder nicht. Und ich glaube, die Ecuadorianer sind dazu bereit. Wir sollten trotzdem nicht auf die internationale Solidarität verzichten, auf die Anerkennung der ökologischen Schuld. Denn ich denke, dass die Länder des Nordens ihren Teil aus historischer Verantwortung beitragen müssen. Damit ein Land den Mut findet zu sagen, wir lassen das Öl im Boden, wir wollen eine andere Art der Entwicklung, unabhängig von 100 Millionen oder 3,5 Milliarden Dollar. Thank you. Öl für 10 Tage. Die Yasuni-Initiative Ecuadors. Ein Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Tonio Arango, Thomas Arnold, Martin Engler, Bettina Kurt und Linda Olsanski. Ton und Technik Kaspar Wollheim und Lorenz Rollhäuser. Realisation Lorenz Rollhäuser. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion für den Südwestrundfunk 2011. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.